Wisst ihr, wer ich bin? Nein. Manche wissen nicht, wer ich eigentlich bin. Was ich singe, ist etwa unverständlich. Wer bin ich wirklich? Hier mal ein Beispiel aus meinem Namen. Ergeben sich Symbole wie T-Stift für Tod. Ich bin euer Henker, der euer Leben in den Tod umändert. Er ist die Rache, das Wissen meiner Feinde. Das Wissen dieser Feinde ist das Kleinste. Ich stehe für individuell, denn ich bin ein Mann mit 1000 Namen. Überzeugt dich selbst. Und C ist der Clown, ihr wisst, wen ich mein. Stephen King hat mich erschaffen, so muss das sein. Und das K ist die Stadt, in der ich mich bewege, in der ich aufgewachsen bin und noch lebe. Y kommt von Yin und Yang, weil ich eine dunkle und eine helle Seite haben kann. Ich bin dieser krasse Junge aus der Fächerstadt und man nennt mich den Karlsruher Standard. Und wenn die Satanisten mich sehen, schreien sie, das ist dieser Typ, das ist Jesus Tricky. Und wenn ich meine Texte schreibe, kommt der Brainstorm. Manchmal bin ich soft, manchmal auch hardcore. Ja, ich bin der Typ, vor dem jedes Kind schreit. Der Junge mit den vielen Namen, ich bin Pennywise. Der Bindestrich trennt mich vom M, weil das M, ja das M, unbedeutend ist. Doch ich bin der Inbegriff des absoluten Wahnsinns. Ich bringe Chaos und versetze euch in Panik. Karlsruher Rap war nicht perfekt und dann kam Tricky M und wurde entdeckt. Nein, ich bin nicht eingebildet, oder doch? Auch wenn du sagst, dass ich aus den Ärschen rauskoch. Doch ich geb nicht auf, ich ficke Rap generell, denn ich bin der King, aber inoffiziell. Mir egal, du bist nix, das ist für mich alles. Was, ich bin kein Gangster, erzähl mir mal was Neues. Oh, Ficker wollen mich testen, schreiben endlich eigene Texte und vernichten sich dann selbst auf dem Beat einer Lesbe. Und der echte Fan von Tricky M weiß ganz genau, was ich mein, weil er mich kennt. Ich bin dieser krasse Junge aus der Fächerstadt und man nennt mich den Karlsruher Standard. Und wenn die Satanisten mich sehen, schreien sie, das ist dieser Typ, das ist Jesus Tricky. Und wenn ich meine Texte schreibe, kommt der Brainstorm. Manchmal bin ich soft, manchmal auch hardcore. Ja, ich bin der Typ, vor dem jedes Kind schreit. Der Junge mit den vielen Namen, ich bin Pennywise. Mach nicht auf Gangster, auf YouTube, denn ich kacke dir als Strafe in dein Gamecube. Sag nicht, dass ich das bin, was die anderen nicht sind. Und zwar schlecht, denn ich find mich wie Absinth. Es haut rein, wenn es sein muss, wie ein Stein im Fluss. Putz dir die Zähne, denn du stinkst beim Abschiedskuss. Abschied, ja du hast es richtig gepeilt. Ich sag tschüss, du warst tight. Mach den Weg frei für den Entertainer Nummer 1 aus der Fächerstadt, der für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Ich bin der Pate, der alles erträgt. Ich mache dir ein Angebot, dass du nicht abschließt. Wir machen russisch Roulette mit deiner Mutter im Bett. Wer ihre Fotze nicht schlägt, der verreckt. Oh, ich meine so, kannst du endlich mal sehen, wie die weibliche Ejakulation sie erregt. Ich bin dieser krasse Junge aus der Fächerstadt und man nennt mich den Karlsruher Standard. Und wenn die Satanisten mich sehen, schreien sie, das ist dieser Typ, das ist Jesus Tricky. Halt! Warte, das kannst du doch anders machen. Wie denn? Das ist Jesus Tricky, das kannst du doch besser betonen, oder? Komm, mach's für den Abschluss, mach's für den Abschluss, deine Fans werden's lieben. Jetzt musst du es richtig rausbringen, Alter. Okay, hau rein! Warte, noch nicht. Yes! Ich bin dieser krasse Junge aus der Fächerstadt und man nennt mich den Karlsruher Standard. Und wenn die Satanisten mich sehen, schreien sie, das ist dieser Typ, das ist Jesus Tricky. Oh, oh, oh, oh, jetzt wisst ihr, wer ich bin. Ah, jetzt wisst ihr, jetzt wisst ihr.